Frage aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Frage: Meine ganze Welt ist kantig und die Bäume sind verrückt. Sage, Wilhelm, sage, Sauhirt, warum gehst du so gebückt? Ende von Abschnitt 9.